Lektion 7 im Beruf. Ich möchte zum Gesprächskreis Zukunft. Der Gesprächskreis Zukunft ist in Raum 324. Das ist in der dritten Etage.